1. Seit, hier ist mein Connect, den ich stutze, mein Oswalter, und dem ich gefallen find, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit den Vulkan gerechtet keep verkundet. 2. The word weder schreien noch laut rufen, und sein Stimm word auf den Gassen nicht zu hören sein. 3. Ein geknicktes Rohrwort nicht zerbrechen und einen glimmenden Doch nicht ausloschen, statt dessen Word die gerechte Keet wahrhaftig verkunden. 4. A word weder mude wer den noch versigen, bis die gerechte Keet auf Erden etabliert hat und die fernen Lande warten bereits auf sein Lehr. 5. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel schaffend ausbreitet, der die Erde im Tieren Pflanzen ausbreitet und der den Menschen auf Atem und Lebenshoch gab. 6. ICH, der Herr, habe dich in gerechte Keet berufen, wer dich in der Hand führen und dich bewähren, dich zum Bund für das Volken zum Licht für die Volker zu machen. 7. Damit du blind Organ offnest. Jeff an Jean AUS DM Kirke befreist und Jean AUS der Haft holst, die im Dunkeln sitzen. 8. ICH bin der Herr, das ist mein Name. Mein Herrlichkeit word ICH keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Gottsen überlassen. 9. Die früheren Dinge sind eingetroffen und new Dinge verkunde ICH jetzt, bever SIE geschehen, make ICH SIE uke bekannt. 10. Sink DMHERRN ein Newslide, verkundet seinen Ruhm vom en der oder her, das mir soll brosen und als, was darin ist, die Inseln und ihr Bewohner. 11. Die Wust und ihr Stadt die sollen ihr Stimm erheben, ebenso die Dorfer, in denen Keder wohnt. Die Bewohner der Felsen sollen jubeln und von den Berggipfeln her George sein. 12. SIE sollen DMHERRN die Ehre geben und seinen Ruhm in den fernen Landen verkunden. 13. Der Herr sieht aus wie ein Held, wie ein Krieger weckt seinen Eifer. Heb den Schlachtrufen schreit laut, sich gegen sein Feinde als Machtig zu erweisen. 14. Lange Zeit habe ich geschwiegen, war still und hielt mich zurück. Nun aber will ich stonen wie ein Gebarend, schnorfen und kutschen zugleich. 15. ICH word Berger und Hügel verwusten und all a grun verdoren lassen, Strom word ICH zu inseln machen und teich ostrocknen. 16. ICH word blind auf einem Weg führen, den SIE nicht kennen, und auf Faden lei ten, die ihnen unbekannt sind. ICH word die Dunkelheit vor ihnen in Licht verwandeln und unebens geland ebnen. Dies ist mein Versprechen, das ICH halten und nicht aufgeben word. 17. Jean, die auf Gottsen vertrauen und zu Gottebilden sagen, seid unseer Gotter, wer den Zurequeichen und Ganslich zu schanden wer den. 18. Torben, Hort. Und blinden, blickt auf, zu sehen. 19. Wer ist blind, wenn nicht mein connect? Und wer ist so torb why mein boat, den ICH sende? Wer ist so blind why der vertraut und so blind why der connect sheren? 20. Du hast Viles gesehen, aber nicht darauf geachtet, und hattest a Fienoren, one zu horen. 21. Des Jeffiel DMHERN M seine gerechte Keet willen, sein Jesetz gross und herrlich zu machen. 22. Doch Diocese Vogue ist beraubt und geplundert, SIE sind all in Locken gefangen und in Gefängnissen verborgen. SIE sind zur Butte geworden, one das Gemmend rettet, und zum Raub, one das Gemmend sagt, Gibs Zurück. 23. Whereunter Uquil derauf horen und es kampftig beachten? 24. Where hat Jacob der Plunderung preisgegeben und Israel den Rauben? War es nicht der Herr gegen den wir gesundigt haben, auf dessen Wegen SIE nicht gehen wollten und auf dessen Gesetz SIE nicht horten? 25. Die Schaub goss o über SIE die glatt sein Zorns und die Wort des Kriegs aus dies umgab SIE ringsum, one das SIE es bemerkten und setzte SIE in Brand, one das SIE es sich zu hasen namen.